Hello, hello, hello, my friends all over the world. Hallo, hallo, hallo, meine Freunde auf der ganzen Welt. Whose actions and words are drenched with the beauty of Jesus. Deren Taten und Worte von der Schönheit Jesu durchdrängt sind. And Paul continues to admonish the church. Paulus ermahnt die Gemeinde weiter. To bring constant praise to God the Father because of what Christ has done for you. Und lobt ständig Gott den Vater für das, was Christus für euch getan hat. Think about this. Denkt darüber nach. Do you know, I don't know if this is true, but I read it. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, that a 5-year-old girl in China prayed this prayer. Dass ein 5 Jahre altes Mädchen in China dieses Gebet gebetet hat. Something like this. Ungefähr so. God, if you never do anything again for me in my life, Gott, wenn du in meinem Leben nie wieder etwas für mich tust, I will still always love you because you let Jesus die for me. Werde ich dich trotzdem immer noch lieben, weil du Jesus für mich hast sterben lassen. So look. Also schau. If you don't find anything to give praise to God for in your life. Wenn du also in deinem Leben nichts findest, wofür du Gott loben kannst. Because you think your life is so hard and so difficult and so miserable and so complicated. Weil du denkst, dass dein Leben so hart, so schwierig, so elend und so kompliziert ist. You can praise God the Father the rest of your life because Jesus did something amazing for you. Kannst du Gott, den Vater, für den Rest deines Lebens loben, weil Jesus etwas Erstaunliches für dich getan hat? Think. Überleg mal. Christ sealed an amazing covenant. Christus hat einen erstaunlichen Bund geschlossen. It cost him everything. Es hat ihn alles gekostet. Christ suffered so I don't have to suffer. Christus hat gelitten, damit ich nicht leiden muss. Christ went to Hades for 3 days and for 3 nights so that I never have to go there. Christus ging für 3 Tage und 3 Nächte in den Hades, damit ich niemals dorthin gehen muss. Christ was rejected by God, his own Father, so that I never have to be rejected and can be accepted. Christus wurde von Gott, seinem eigenen Vater, abgelehnt, damit ich niemals abgelehnt werden muss und angenommen werden kann. My friends. Mein Freund. When you see nothing but difficulties and complicated circumstances. Wenn du nichts als Schwierigkeiten und komplizierte Umstände siehst. Why don't you do what the Bible tells us here to do? Warum tust du dann nicht, was die Bibel uns hier sagt? To bring your constant praise to God the Father because of what Jesus did for you. Du sollst Gott den Vater ständig dafür loben, was Jesus für dich getan hat. You know, once I understood this, my life changed a lot. Als ich das verstanden habe, hat sich mein Leben sehr verändert. I have a habit that I established for a long, long, long time. Ich habe eine Gewohnheit, die ich schon vor langer, langer Zeit entwickelt habe. That when I spend time with the Lord, wenn ich Zeit mit dem Herrn verbringe, I will never talk to him about any other thing for a long time. Spreche ich lange Zeit über nichts mit ihm. Until I've spent a lot of time praising him for everything that Jesus did. Bis ich ihn für das, was Jesus getan hat, ausgiebig gelobt habe. Think what happens in the whatever you call it, prayer life, devotion life of most Christians. Überleg mal, was im Gebetsleben, im Andachtsleben, wie auch immer man es nennt, der meisten Christen passiert. You know, we get up in the morning, we are stressed because it's an overwhelming day. Wenn wir morgens aufstehen, sind wir gestresst, weil es ein anstrengender Tag wird. Our mind races to a million things we have to do today. Wir denken an eine Million Dinge, die wir heute erledigen müssen. Our life is busy and stressful. Unser Leben ist hektisch und stressig. So our mind is already completely occupied with so many things. Also ist unser Geist bereits mit so vielen Dingen beschäftigt. Now, as good Christians, we have to spend time with Jesus in praying and reading the Bible. Als gute Christen müssen wir Zeit mit Jesus verbringen, beten und die Bibel lesen. So what do we do? Was tun wir also? We talk to God about all the things that we have to do today and we don't know how to do them. Wir reden mit Gott über all die Dinge, die wir heute tun müssen und von denen wir nicht wissen, wie wir sie tun sollen. We tell us all the problems that we have to face today as if he wouldn't know. Wir erzählen ihm alle Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, als würde er sie nicht kennen. And then we bring him into our situation, ask him to fix all these things. Dann bringen wir ihn in unsere Situation und bitten ihn, all diese Dinge zu lösen. Ja, I used to be just like that. Früher war es bei mir genauso. But once I understood what Christ did for me, this made no more sense. Als ich verstand, was Christus für mich getan hat, machte das keinen Sinn mehr. So I decided this. Also beschloss ich Folgendes. Until I spent a lot of time praising God for what Jesus did, I'm not even going to talk to him. Solange ich nicht viel Zeit damit verbringe, Gott für das zu loben, was Jesus getan hat, werde ich nicht einmal mit ihm reden. I was surprised how that changed my life. Ich war überrascht, wie sehr das mein Leben verändert hat. I simply did it because I suddenly had this revelation that this is the only thing that makes sense. Ich habe es einfach getan, weil ich plötzlich die Offenbarung hatte, dass das die einzige Sache ist, die Sinn macht. And once I began to do this, even circumstances began to radically change. Als ich anfing, das zu tun, begannen sich auch die Umstände radikal zu verändern. So, I get up in the morning and I just spend praising him for everything that Christ did. Ich stehe morgens auf und lobe ihn einfach für alles, was Jesus getan hat. And you know what is the interesting thing? Und weißt du, was das Interessante ist? In the beginning, it took a long time for this to become a normal part of my life. Am Anfang hat es lang gedauert, bis das zu einer normalen Sache in meinem Leben wurde. Because I was so accustomed to involve God in all my problems and difficulties and decisions I have to make today. Denn ich war so daran gewohnt, Gott in all meine Probleme, Schwierigkeiten und Entscheidungen einzubeziehen, die ich heute treffen muss. I decided not to do this anymore. Ich habe beschlossen, das nicht mehr zu tun. And here was what surprised me. Und Folgendes hat mich überrascht. After I've spent a long time doing nothing but praising him for everything Jesus did. Nachdem ich eine lange Zeit nichts anderes getan hatte, als ihn für das zu loben, was Jesus getan hat, I had no more desire and it didn't even make sense to talk about to him about my problems. Hatte ich keine Lust mehr und es machte auch keinen Sinn mehr, mit ihm über meine Probleme zu reden. I didn't even want to. Ich wollte es nicht einmal mehr. I was so taken over in my heart by the amazing things that he has already done for me. Ich war in meinem Herzen so überwältigt von den erstaunlichen Dingen, die er bereits für mich getan hat. And suddenly throughout the day things began to change. Und plötzlich fingen sich die Dinge an, tagsüber zu verändern. I began to experience all the amazing things that Christ already did for me. Ich fing an, die Dinge zu erleben, die Jesus für mich bereits getan hat. Because this is what has changed. Not anything around me, but something inside of me. Denn das ist es, was sich verändert hat. Nichts um mich herum, aber etwas in mir drin. You know, we want our circumstances to change without our hearts changing. Wir wollen, dass sich die Umstände ändern, ohne dass sich unser Herz verändert. That's not Christianity. Das ist nicht das Christentum. True Christianity means your heart changes and then you don't worry about your circumstances anymore. Wahres Christentum bedeutet, dass sich dein Herz verändert und du dir keine Sorgen mehr über deine Umstände machst. Because I can use any circumstances to always bring glory to God. Denn ich kann alle Umstände nutzen, um Gott immer die Ehre zu geben. So, why don't you start from today on? Warum fangen wir nicht von heute an damit an? To change the way that you relate to God in your personal time. Die Art und Weise zu verändern, wie wir in unserer persönlichen Zeit mit Gott umgehen. You start to just praise him for everything that Christ did until you can think of nothing left. Du fängst an, ihn für alles zu loben, was Christus getan hat, bis dir nichts mehr einfällt. And if you don't know what he did, well, you need to study that and figure that out. Wenn du nicht weißt, was er getan hat, musst du damit anfangen, es herauszufinden. And once you begin to make this your lifestyle, wenn du anfängst, dies zu deinem Lebensstil zu machen, you will find your time with God alone will be fun. Wirst du feststellen, dass die Zeit allein mit Gott Spaß macht. And you will find there will be a deep intimacy with Jesus because now your heart is gripped by what he has done. Und du wirst feststellen, dass du eine tiefe Intimität mit Jesus erlebst, weil dein Herz erfasst hat, was er getan hat. I'll see you tomorrow. Bis morgen.